ein neuer Tag, ein neuer Tag, ein beschissener neuer Tag. Viele Pflichten, viele Termine auf deinem Plan, deine Arbeit, dein Leben, es schreit halt voran. Vieles, was du sagen musst, vieles, was du machen musst. Und du denkst dir wirklich, hat das alles noch einen Sinn? Was ist das im Leben? Schule, Arbeit, Rente. Wo ist das Glück, das ich nicht finde? Doch ich sage dir, du brauchst mal eine Pause, eine Auszeit, Ruhe, Urlaub. Erstmal raus hier, raus aus dieser schnellen Welt, viel zu schnellen Welt. Raus aus dem Alltag, der dir schon lange nicht mehr gefällt. Und du denkst, du kannst eh nicht verändern. Konzentration fällt dich schwer, dein Kopf sagt dir Zeit zum Kindern, denn irgendwie wird dir alles zu viel und keine Hoffnung, dass sich etwas ändern lässt. Doch du willst schneller werden, immer schneller sein. Doch leider tritt will dich das Gegenteil ein. In dir kreist der Gedanke, es ist alles zu spät, alles zu spät. Dein Leben endet an einem Steg, fühlst dich depressiv und resigniert. Häufig gereizt bist du wütend wie ein Stier, innerlich leer, ausgesaugt, ausgelaugt. Schnell wurde dir der letzte Schlaf geraubt. Doch ich sage dir, du brauchst mal eine Pause, eine Auszeit, Ruhe, Urlaub. Erstmal raus hier, raus aus dieser schnellen Welt, viel zu schnellen Welt. Raus aus dem Alltag, der dir schon lange nicht mehr gefällt. Und dein Herz rast schneller als ein Auto, kein Stress übernimmt dein Leben. Tunnelblick wie auf der Autobahn, nichts das mir taugt. Nur Süßes stoppt dein Hunger, dein Heißhunger und Alkohol macht dich kurz munter. Und wie siehst du aus, wann hast du dich das letzte Mal gekämmt? Das letzte Mal Sex und das letzte Mal ausgepennt. Du weißt es nicht, es ist schon zu lange her. Deine Welt versinkt im Chaos, niemand regelt dein Verkehr. Kennst du noch deine Hobbys, deine Freunde, deine Leute, wo sind sie hin? Du hast sie im Stich gelassen, deine Arbeit war dir wichtig. Du hast die Zeit mit dir verbracht und irgendwie alles, was dir wichtig war, nur verblassen. Frick den Kopf, Mann, du hast ständig Schmerzen in deinem Körper. Doch du hast nichts anmerkst, sie sind nicht für uns hörbar. Auch von Twitter in deinem Schrank, bitte hör damit auf die Welt. Geht so schnell, schneller, als man es braucht. Doch ich sage dir, du brauchst mal eine Pause, eine Auszeit, Ruhe, Urlaub. Erstmal raus hier, raus aus dieser schnellen Welt, viel zu schnellen Welt. Raus aus dem Alltag, der dir schon lange nicht mehr gefällt. Doch ich sage dir, du brauchst mal eine Pause, eine Auszeit, Ruhe, Urlaub. Erstmal raus hier, raus aus dieser schnellen Welt, viel zu schnellen Welt. Raus aus dem Alltag, der dir schon lange nicht mehr gefällt. Doch ich sage dir, du brauchst mal eine Pause, eine Auszeit, Ruhe, Urlaub. Erstmal raus hier, raus aus dieser schnellen Welt, viel zu schnellen Welt. Raus aus dem Alltag, der dir schon lange nicht mehr gefällt. Doch ich sage dir, du brauchst mal eine Pause, eine Auszeit, Ruhe, Urlaub. Erstmal raus hier, raus aus dieser schnellen Welt, viel zu schnellen Welt. Raus aus dem Alltag, der dir schon lange nicht mehr gefällt.